in den Wahnsinn getaucht, durch all die Wut in meinem Bauch. Ja, ich bin so tief in den Wahnsinn getaucht, in den Wahnsinn getaucht, in den Wahnsinn getaucht. Und plötzlich seh ich, wie der Himmel weint, und nicht mit ihm vor Glück, weil plötzlich alles so lebendig scheint. Ich seh mich nackt im Regen still. Was ich bin, ist nichts von all dem. Was ich bin, ist alles davon. Zu Hause, so bitte bam bam bam, so bitte bam bam bam.